Wer möchte eine Belohnung? Aber warum gehorchten die Menschen solchen Regeln? Eine Möglichkeit, Leute gefügig zu machen, ist, sie für das Einhalten der Vorschriften zu belohnen. So wie wenn deine Eltern dir einen leckeren Schokokeks geben, wenn du machst, worum sie dich bitten. Doch diese Methode hat einen Haken. Es gibt nicht genug Belohnungen für alle. Wenn deine Eltern dir jeden Tag einen Keks geben müssten, nur damit du deine Hausaufgaben machst, und noch einen, damit du den Müll rausbringst, und einen dritten, damit du die ersten zwei Kekse ohne zu krümeln isst, dann bräuchten sie einen gigantischen Keksvorrat. Und was ist mit all den schlechten Dingen, die du nicht tust, obwohl du sie tun könntest? Deinen kleinen Bruder kneifen, deine dreckigen Socken im Wohnzimmer liegen lassen, den Fernseher kaputt machen. Sollen deine Eltern dir für all diese unterlassenen Dinge ebenfalls Kekse geben? Vor genau diesem Problem standen auch die Pharaonen im alten Ägypten. Stell dir vor, der Pharao hätte jedem Bürokraten oder Soldaten, der irgendetwas richtig machte, ein Weizenfeld geschenkt. Es hätte sehr schnell kein freies Fleckchen Erde mehr im ganzen riesigen Reich gegeben. Nein, Menschen für das Befolgen der Regeln zu belohnen, das funktioniert auf Dauer nicht.